Du musst auch mit den alle anwesenden Grüßen der neuen Anstimme. Es gibt eine Publizistik zu diesem Verlegung des Konstruktions in Wien und ganz kurz auch in London. Schreibungsweise in dieser Region an der Akademie der Bibliothek bei Elisabeth Sansom unter dem Titel Fitness und Wahrheit. Er ist Mitbegründer des Vereins zur Förderung relevanter Inhalte und ist Textredakteur der Zeitschrift Journal für Musik. Heute geht er uns über zur Wissenschaft des Diskurses kurz etwas erzählen. Ja. Also die Überschrift ist hallo, wie gesagt, die Wissenschaft der vier Diskurse. Und wenn ich gewusst hätte, dass da so große Fenster mit so einer tollen Aussicht sind, dann hätte ich weniger Bilder gemacht, weil die braucht es nicht unbedingt. Also man kann zwischendurch auch durch die schönen Fenster schauen. Meine Ausgangsthese lautet, Wissenschaft lässt sich keinem der vier Diskurse eindeutig zuordnen. Allein von den zur Bezeichnung der vier Diskurse gewählten Worte ausgehend, würde Wissenschaft wohl am ehesten dem Diskurs der Universität zugeordnet werden. Der nach der Universität benannte Diskurs steht aber insgesamt eher für deren schlechte Seiten, zwischen welchen übrigens auch ein gewisser Anti-Akademismus herausspricht. Universität steht allgemein für die zunehmende Bürokratisierung des Wissens und nicht als Institution für die Bildung von Menschen, sondern zur Fabrikation von Humankapital. Die von Lacan teils doch empathisch beschriebene Wissenschaft kann also nicht mit dem Diskurs der Universität identifiziert werden. Allenfalls könnte man sagen, dass der Diskurs der Universität zeigt, das Zitat, womit sich die Wissenschaft absichert. So, also ich schicke die Wissenschaft da jetzt mal durch die Diskurse, damit sie es ein bisschen dreht. Und das wäre zur Universität und dann zum Herrendiskurs, sage ich noch ganz kurz, dass es gute Gründe gibt, die Wissenschaft dem sogenannten Herrendiskurs zuzuordnen und es wird auch diesem zugeordnet. Zum Beispiel, wenn es heißt, sie zeichnet sich vor allem dadurch aus, gänzlich autonom gegenüber mythischem Wissen zu sein, allen voran die Mathematik. Oder aufgrund ihrer imperialistischen Direktive fahre fort zu wissen, welche nicht nur die Wissenschaften betrifft, sondern alle Welt zu ergriffen haben scheint. Jedoch gibt es wahrlich Angenehmeres als zu lernen und ein richtiger Herr legt vor allem Wert darauf, dass die Dinge funktionieren und nicht wie. Auch der Diskurs der Hysteriker ist nicht die Wissenschaft, sondern hält diese in Schwung. Der oder die Hysteriker spielen tatsächlich die entscheidende Rolle bei der Produktion von neuem und bis dato unerhörtem Wissen. Paradigmenwechsel können als hysterische Krisenzustände beschrieben werden, die die gesamte wissenschaftliche Community erfassen und einzelne Wissenschaftler bis an den Rand des Wahnsinns und sogar darüber hinaus treiben, wie Lacan auf Georg Cantor, den Erfinder der Mengenlehre, hinweisen, versichert. So paradox es auch scheinen mag, so Lacan in die vier Diskurse reflektierenden Radiophonie-Interview, Wissenschaft kriegt ihre Schwünge, im Original Elans, vom Diskurs der Hysteriker. Der Diskurs, als Diskurs ist der Hysterische seinerseits untrennbar mit dem analytischen Diskurs verknüpft. Der Analytiker stellt sich in der Vorstellung Lacans auf die Seite der Hysteriker und zielt darauf ab, die Hysterisierung des Diskurses im Allgemeinen in die Wege zu leiten. Wissenschaft lässt sich also keinem der vier Diskurse eindeutig zuordnen. Aber was für ein Konzept von Wissenschaft wird dabei eigentlich vorausgesetzt? Auf den ersten Blick scheint der vertretene Wissenschaftsbegriff in sich widersprüchlich und inkohärent zu sein. Das Subjekt Wissenschaft wirkt irgendwie durcheinander und macht dabei einen ziemlich wirren, in sich zerrissenen Eindruck. Teilweise werden ihm diametral einander gegenüberstehende Aussagen zugeschrieben. Insgesamt erscheint das von Lacan vorgestellte Bild der Wissenschaft eher kubistisch oder sogar aperspektivisch. Es liegt vielleicht auch daran, dass abwechselnd deskriptive, pejorative, also abwertende und optative, wünschenswerte Aussagen auf Wissenschaft bezogen werden und mitunter nur sehr schwer auseinanderzuhalten sind. Letzten Endes scheint es nicht allein darum zu gehen, herauszufinden, was Wissenschaft ist, sondern welche Wissenschaft wir wollen. Und das ist eine Frage, welche auch diejenigen angeht, die das nicht sonderlich interessiert, jedenfalls wenn man mit Lacan Pascal beipflichtet, der einmal geschrieben habe, dass, Zitat, wir alle im Boot des Wissenschaftsdiskurses sitzen. Aufgrund der vielen heterogenen Zuschreibungen könnte ein vorläufiges Resümee also lauten, die Wissenschaft gibt es nicht. Und wenn es nicht diese eine gibt, so lautet der einfachste Schluss, gibt es deren mehrere. Welche Disziplinen werden in den vier Diskursen eigentlich genannt oder exemplarisch herbeizitiert, wenn von Wissenschaft die Rede ist? So, jetzt gibt es eine kurze Regression auf die Wortebene. Da habe ich, war ich mir nicht so blöd, die Disziplinen durchzulesen und eine Statistik, das geht ja dank moderner Computertechnologien recht flott. Und da sieht man, was da alles genannt wird an Wissenschaften. Das lese ich jetzt nicht vor. Auffallend ist, dass die Philosophie ziemlich sich abhebt, von der Länge her, von den Nennungen her, also da oben ist 45. Im Zusammenhang mit Freuds Ausbildung werden kurz Physiologie und Physik erwähnt, wobei die Bekanntschaft mit den damals noch neuen Grundgesetzen der Thermodynamik, vor allem im zweiten Hauptsatz, eigens hervorgehoben wird. Mit dieser Wissenschaft gibt es eine quasi strukturelle Verwandtschaft, insofern für beide, also Psychoanalyse und Thermodynamik, etwas bis dahin vom modernen Zeitgeist im Allgemeinen als völlig nebensächlich erachtetes, zum Hauptuntersuchungsgegenstand erklärt worden ist. Im einen Fall sind es Versprecher, Träume und so weiter, im anderen Reibungs- bzw. Wärmeverluste. Hier wie dort geht es um vormalige Nichtigkeiten, Reste, Abfälle. Auffällig ist die streng genommen unmögliche bzw. oxymoronische Wortkombination paraphysische Wissenschaften, welche ebenfalls noch zu Freuds Grundausbildung gezählt werden. Mit nur einer Nennung ist diese Disziplin im Übrigen gleichauf mit dem Elektromagnetismus und Metaphysik. Sie wurde jedoch nicht, da habe ich sie nicht mit aufgenommen in diese grafische Darstellung, soll aber zumindest als Indiz für einen mitunter doch recht weiten Wissenschaftsbegriff erwähnt werden. Nicht nur inter-, sondern auch transdisziplinär, das heißt über das Wissenschaftliche in engeren Sinne hinaus zu arbeiten und dazu etwas sagen zu müssen oder dürfen, scheint etwas zu sein, das Psychoanalyse und Philosophie gemein haben. Im Übrigen, Metaphysik wird nicht zur Wissenschaft, wird vielleicht irgendwie zur Wissenschaft dazugerechnet, Philosophie auf jeden Fall eher nicht, da wird so ein Gegensatz ausgearbeitet, sogar zwischen Wissenschaft und Philosophie, wo ich danach noch ein bisschen mehr sagen möchte. Also ohne Philosophie und Metaphysik schaut es dann ungefähr so aus, die Logik ist ganz oben und Ethnologie kommt auch vor. Und das ist jetzt aber genug zu gehen. Im Folgenden, jetzt habe ich dann drei Hypothesen aufgestellt, zwei kurze und eine etwas ausführlicher. Hypothese 1, Wissenschaft konstituiert sich durch Ausklammerung von Wahrheit. Wissenschaft zeigt sich zunächst als gegenüber der Wahrheitsfrage indifferent, sie sei der Diskurs, Zitat, der die Dynamik der Wahrheit ausschließt. Man kann hier auch an den heideggerianischen Sager, Wissenschaft denkt nicht, denken. Zumindest seit Descartes sich auf Gewissheit, was anderes ist als Wissen, versteifte und Gott als Garanten der Wahrheit supponierte, bedeutet Verwissenschaftlichung der Wahrheit den Rücken zuzukehren. In der Terminologie Gadamers, der Siegeszug der Wissenschaften, mündet in den endgültigen Triumph der Methode über die Wahrheit. Und im Nihilismus, Untergang des Abendlandes und so weiter. Die Antwort auf die Frage, ob sich die Wissenschaft am Spiel mit der Wahrheit beteiligen dürfe, wird von Heidegger und seinen Gefolgsleuten entschieden negativ beantwortet. Die Suche nach der Wahrheit ist ein Privileg der Philosophie und diese nicht wirklich finden zu können, unterscheidet sie von ihrer wohl wichtigsten Konkurrentin der Religion. In dieser Debatte nun will auch Lacan mitmischen und seine Antwort bezüglich der Frage, ob Wissenschaft etwas mit Wahrheit zu tun haben könnte, fällt, wen wundert's, um einiges ambivalenter aus. Wie komplex dieses Verhältnis gestaltet werden kann, kann in dem 1966 erschienenen Text die Wissenschaft und die Wahrheit nachgelesen werden. Der Gegensatz ist jedenfalls kein einfacher und die Frage ist hier nicht mehr, ob Wahrheit im wissenschaftlichen Zusammenhang überhaupt eine Rolle spielt, sondern auf welche Weise. Kurz gesagt wird die Inzidenz der Wahrheit in der Wissenschaft nach aristotelischem Schema mittels Causa Formalis, die der Psychoanalyse also die Inzidenz der Wahrheit in der Psychoanalyse als Causa Materialis festgemacht. In den vier Diskursen wird der Wissenschaft zwar stellenweise das Recht zu Wahrheiten abgesprochen, andererseits wird sie Kraft ihrer Macht, Wirklichkeit nicht nur zu erkennen, sondern diese auch hervorzubringen, im Einzugsbereich der sogenannten Aletosphäre situiert und damit mit den höchsten Weihen versehen. Also das Aletheia ist ja das heideggerianische Wort für Wahrheit, wie die meisten wohl wissen, und die Aletosphäre ist in Anlehnung an die Noosphäre von Teilhard Desjardins gebildet worden, und das ist wohl so etwas Ähnliches, nur besser. Wahrscheinlich. Wissenschaft, Hypothese Nummer 2. Wissenschaft, objektive Wissenschaft heißt Verdrängung der subjektiven Dimension. Anders als noch in dem Text von 66, als Lacan versuchte begreifbar zu machen, wie die Wissenschaft Subjekte zu flicken sich anschicke, heißt es nun, also in den vier Diskursen, in den Wissenschaften versuche man das Subjekt zu verdampfen. Was sich auf Seiten von sich total objektiv verstehenden Wissenschaften als schlicht notwendig darstellt, dass nämlich das Persönliche draußen gelassen werden muss, kann von der anderen, also derartig privatierten Seite, mitunter als ziemlich verstörend erfahren werden. Das bringt die Subjekte der Wissenschaft teilweise dermaßen aus der Fassung, dass in den Vereinigten Staaten bzw. gemäß ICD-10 die sogenannte Depersonalisation als eine insbesondere werdende Akademiker betreffende dissoziative Störung als eigenständige, das heißt also nicht bloß komorbide Krankheit anerkannt bzw. pathologisiert worden ist. Also die Wissenschaft kann dann die Produktion des gespaltenen des Subjekts im Universitätsdiskurs auch denken, so würde man das wohl von hier aus sagen. Wie Freud dem sein Scientismus mitunter vorgeworfen worden ist, versucht sich auch Lacan, zumindest phasenweise, dem Ideal der harten Wissenschaften anzunähern, später dann vor allem anhand mathematischer bzw. topologischer Mittel. Gleichzeitig aber muss die Psychoanalyse mit ihrem Fokus auf den oder die einzelnen diesen und allen anderen Wissenschaften insofern als Vorgänge geachtet werden, als es sich notwendigerweise immer um Menschen bzw. Subjekte handelt, die Wissenschaft betreiben und etwas wissen wollen. Das betrifft nicht nur die Entscheidung für dieses oder jenes Fach oder Thema, sondern auch die Leidenschaft, mit der die jeweilige Untersuchung vorangetrieben wird. Was die Methodik anbelangt, mag die Psychoanalyse den strengen Wissenschaften nachfolgen, inhaltlich oder sachlich geht sie diesen aber gleichzeitig voraus. Muss es gesagt werden, fragt sich Lacan, dass wir zur Behandlung des Wissenstriebes andere Arten von Wissen als das der Wissenschaft kennen müssen. Wenn hingegen die bekannte freudsche Aussage, wo es war, soll ich werden, als ausdrücklich den Analytikern zugedacht erklärt wird, als Empfehlung, kann dies mit der in Politzers Kritik der Grundlagen der Psychologie entlehnten Feststellung, dass jegliche Wissenschaft die Kontinuität des Ich voraussetzt, in Zusammenhang gebracht werden und als Versuch interpretiert werden, zumindest die Möglichkeit der Einnahme einer wissenschaftlichen Position für Analytiker sicherzustellen. Insofern die Vorstellung eines einheitlichen und konsistenten Ich, wie von manchen behauptet wurde, tatsächlich unlösbar mit der Vorstellung eines einzelnen Gottes verknüpft ist, könnte im Anschluss hieran auch das verwickelte Verhältnis von Wissenschaft und Monotheismus reflektiert werden, aber zur Falsifikation von Hypothese Nummer 2 sollte das bisher Gesagte reichen. Und das ist eine Darstellung, mit der Lacan das Verhältnis Subjekt und Wissenschaft, also gleichzeitig drinnen und draußen sein, so ist das Verhältnis, sagt er mal, in den Text Wissenschaft und Wahrheit. Hypothese Nummer 3, das ist jetzt ziemlich schwammig formuliert. Die Wissenschaft hat eher etwas mit Mathematik als mit Philosophie zu tun. Wissenschaft wird oft in ausdrücklichem Gegensatz zur Philosophie in die Nähe der Mathematik gerückt, wohingegen sich die Philosophie durch den Raub von sklavischem Wissen, wie wir gehört haben, von diesem als ursprünglich abhängiger weist und von daher eher wie ein Handwerkzeug funktioniere, zeichnet sich die Wissenschaft gerade durch eine Bewegung des Verzichts auf dieses, wenn ich, also Lacan, so sagen darf, unrecht erworbene Wissen aus und funktioniert insgesamt eher wie eine Maschine, selbst wenn es sich dabei um eine ganz kleine, bloß auf Papier gemalte Maschine handle, so wie da so ein Stück von der Turing-Maschine. Links oben. Man kann dabei an die Turing-Maschine oder Friedrich Kittler denken, der gern darauf hinwies, dass das Reale im Französischen auch den Bereich der reellen Zahlen bedeutet. Lacans wiederholte Hinweise, das Reale finde sich auf der Tafel, deuten auch in diese Richtung. Jedenfalls beginnt mitsamt der Wissenschaft auch die Psychoanalyse in den vier Diskursen zusehends in die Nähe der Mathematik gerückt zu werden. Noch in die Wissenschaft und die Wahrheit spielt die Philosophie in Form der aristotelischen Ursachenlehre die Rolle einer Art Metawissenschaft, mit Hilfe welcher sich alle anderen Disziplinen im weiteren Sinne, dazu zählen auch Psychoanalyse, Religion und Magie, sich situieren ließen. Nun jedoch wird die Philosophie zum Platzhalter induktiver Vorgehensweisen degradiert und durch ihre ruhmlose, letztlich angeblich auf Ausbeutung beruhende Entstehungsgeschichte diffamiert. Was sie neben der mathematisch programmierten Maschinenwissenschaft leicht autoritär und etwas blass erscheinen lässt. Jetzt zum Abschluss noch ein bisschen Holzblick. Beflügelt von dem nicht zuletzt durch seine polnischen Landsleute Jan Lukasiewicz und Alfred Tarski beförderten Aufschwung mehrwertiger und nicht klassischer Logiken nach 1900, brachte der nach Amerika ausgewanderte Alfred Koczybski in seinem grandiosen Hauptwerk Science and Sanity von 1933 alle nur erdenklichen Argumente dafür, die Wissenschaft auf ein mathematisches Fundament zu stellen. Hierzu müsse allerdings die alte, weit verbreitete, aber letztlich schädliche, theologisch-devotionale Einstellung gegenüber dem Mathematischen endlich überwunden werden. Mathematik sei zwar eine typisch menschliche, aber ansonsten nicht unbedingt außergewöhnliche Art und Weise, sich zu verhalten und anderen Verhaltensweisen. Als Sprache verstanden sei die Mathematik verglichen mit anderen zwar von höchster Perfektion, dabei aber, Zitat, am wenigsten weit entwickelt. Aber diese Vorliebe für eine deduktiv verfahrende Wissenschaftspraxis, gleichsam zum Trotz, erweist sich Koczybski ebenso als ein radikaler Nominalist, was ein Etikett ist, welches ja auch Lacan des Öfteren angeheftet worden ist. Seine, also Koczybskis Sicht der Dinge bzw. von Sprache, lässt sich am besten folgendermaßen auf den Punkt bringen. The word is not the thing spoken about. Oder the word is not the thing. Ein Slogan, den Koczybski nicht müde wurde zu wiederholen. Es gehe nämlich nicht einfach darum, diese Aussage zur Kenntnis zu nehmen, sondern sie voll und ganz zur Geltung zu bringen. Also da kann man auch an die Heraufkunft des Buchstabens vielleicht an das sich erinnern. Und der Koczybski, der meinte, das muss er voll und ganz zur Geltung bringen, der hat eine theatralische Inszenierung gemacht während seiner Vorlesungen, auf die er sich dann auch immer wieder bezieht und kommt auch immer gern wieder auf einen Stift zu sprechen, der ihm sagt, da sagt er dann eben, das ist kein Stift, sondern das ist ein Ding und Stift ist ein Wort. Und genau genommen ist es auch kein Ding, sondern das ist, wie wir nach neuesten, also 1933 wissenschaftlichen Erkenntnissen wissen, ist das eher ein Ereignis zu nennen und ist ein Schwingungsabenteuer, wie Whitehead sagen würde, und hängt eigentlich, ändert sich jeden Moment und ist absolut ein einzigartiges Individuum. Und trotzdem sagen wir, das ist ein Stift und das ist eigentlich falsch. Entspricht nicht den Tatsachen. Der Schluss, den Koczybski aus dieser radikalen Unverbundenheit zieht, scheint vordergründig antilakanianisch zu sein. Denn wenn Bezeichnungen nichts mit den Dingen zu tun haben, so Koczybski, müsse man zunächst stets von den Letzteren ausgehen. eine extensionale Orientierung, so sagt er, entspreche dabei der natürlichen Weltordnung, die da lauten soll: erstens Ereignisse, dann Objekte, erstens Objekt, dann Name, erstens Beschreibung, dann Ableitung. Der Ausgangspunkt jeglicher Überlegung müsse die nicht-verbale, Zitat, und das heißt vor allem auch, nicht bereits antizipierte Welt sein. Nur so kann es gelingen, neues Datenmaterial oder Neues überhaupt wahrzunehmen. Und in Wirklichkeit ist ja immer alles neu. Und im konkreten Fall vielleicht sogar angemessen darauf zu reagieren, sich adäquat zu verhalten in Bezug auf dieses, Zitat, something going on, which we call the world, and which is admittedly not words. Also relativ zu dem Irgendetwas, das seinen Gang geht, welches man mit Lacan wohl das Reale nennen würde und welchen im Interesse einer produktiven Heuristik stets der Vorzug gegeben werden sollte. Die nominalistische Maxime lautet ja Universalia post und nicht ante rem, also nach den Sachen, nicht vor den Sachen. Das heißt, es gibt, könnte man auch sagen, einen Vorrang des Außen. Die alternative, sogenannte realistische Position, scheint mittlerweile endgültig überholt zu sein. In der Scholastik wurde das ausgefochten. Manche, wie etwa Hans Jonas, der an dieser historischen Verdrängungsleistung die Heraufkunft des Existenzialismus festmacht, beklagen das. Der Realismus, Zitat Hans Jonas, hatte sein letztes Bollwerk in der Vorstellung unwandelbarer Arten, konzertiert Jonas in Organismus und Freiheit. Und die darwinianische Evolutionstheorie habe mit ihrer endgültigen Absage an wandellose Essenzen den Endsieg des Nominalismus bedeutet. Nicht zuletzt, weil Lacan hier mitzugehen bereit ist, wirkt seine Vorgehensweise wissenschaftlich. In dem schon erwähnten Radiophonie-Interview geht Lacan da sogar so weit mit, dass er entgegen den Versicherungen des ansonsten höchst geschätzten Mathematikers Henri Poincaré ausnahmsweise die Position des Philosophen, und zwar Emile Boutroux, vertritt und mit diesem eine Evolution von Gesetzen für durchaus möglich erachtet. Es sei, antwortet Lacan, absolut nicht einzusehen, warum das Reale nicht ein Gesetz zulassen sollte, das sich bewegt. Warum denn nur, so Lacan weiter, sollten die Gesetze keine Evolution kennen, während wir die Welt als eine denken, die eine Evolution erfahren hat. Danke.